Bitte schön. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Dülgeroğlu. Ich bin auf dieser Station als Assistenzarzt tätig und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Bevor Sie Ihre Beschwerde werden. Ich habe Ihren Namen leider nicht ganz verstanden. Wie Ja, heißen Sie? mein Name ist Dülgeroğlu. Dülgeroğlu. Ja. Das Griechisch. Das ist türkische Nachname. Türkisch. Ach Ja. so. Bevor Sie mir Ihre Beschwerde erzählen, möchte ich ganz schnell ein paar persönliche Daten fragen. Sind Sie damit einverstanden? Gerne, was wollen Sie denn wissen, Herr Doktor? Ja. Wie heißen Sie? Jo, das hätte ich Ihnen sowieso verraten. Mein Name ist Michael Wandorf. Wandorf. Ja. Okay, könnten Sie bitte Ihre Nachname buchstabieren? Wandorf, wie man es bespricht. Walter Anton Nordpol, Nordpol. Dorf. Sayın. Okay, Dorf. Okay. Ja, Herr Wandorf. Wie alt sind Sie? Ich bin 49 Jahre alt. Wann genau sind Sie geboren? Ich bin geboren am 23. August 1973. 1973. Okay. Wie viel wiegen Sie? Mein Gewicht. Ja. Ich habe in letzter Zeit ein paar Kilo zugenommen, ohne dass ich das wollte, aber ich wiege normalerweise 62 Kilo. Aber ich habe jetzt circa 68 Kilo. 68 Kilo zurzeit, okay. Wie groß sind Sie? Ungefähr 1,69 Meter. 69, okay. Herr Wandorf, was führt Sie zu uns? Also, Herr Doktor, jetzt habe ich Ihren Namen vergessen, aber ich sage einfach Herr Doktor. Habe seit einigen Wochen schon, bekomme ich immer schlechter Luft. Und das wird immer schlimmer. Okay. Was meinen Sie, einige Wochen, 2 Wochen, 3 Wochen? Schon länger. Also am Anfang war das sehr langsam. Immer wenn ich gearbeitet habe oder wenn ich etwas getan habe oder gelaufen bin, dann wurde ich sehr schnell kurzatmig. Aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Und jetzt ist es sogar so, dass ich in Ruhe, wenn ich sitze, bekomme ich schlecht Luft. Okay. Okay. Sie haben einige Wochen schlechte Luft, ja? Ja. Ihre Luftnot belastungsabhängig oder lageabhängig? Nee, ich habe ja gerade eben gesagt, am Anfang war das durch Belastung, jetzt ist es sogar in Ruhe. Okay. Okay, haben Sie Husten? Manchmal aber nicht so oft. Okay. Wenn ich mich hinlege, dann muss ich ein paar Mal husten, das stimmt, aber ansonsten nicht. Okay. Okay, haben Sie zurzeit Luftnot? Ja. Ja, deswegen bin ich Okay. gekommen. Okay. Herr Bandorf, haben Sie Unverträglichkeit und haben Sie Allergie? Nein, ist mir nicht bekannt, nein. Okay. Gibt es in der Vorgeschichte Krankheiten, von denen ich wissen sollte? Ich meine zum Beispiel Brustkrankheit, erhöhte Bluthochdruck, erhöhte Blutfettwerte oder Schilddrüsenüberfunktion oder Unterfunktion. Bisher war eigentlich nichts bekannt. Ich hatte auch keine Probleme. Gut, war auch nicht so oft beim Arzt, weil ich eigentlich keine Probleme hatte, aber jetzt ist es irgendwie schlimm. Okay. Okay, wann haben Sie letzte Mal gegessen? Heute meinen Sie? Ja, zum Beispiel. Ja, also das war jetzt heute Mittag. Mittag. War 12 Uhr ungefähr. Okay. Okay. Nehmen Sie bei Bedarf Medikamente ein? Nein. Nein. Das ist erste Besuch. Ja, das ist das erste Besuch? Wie gesagt, ich gehe sehr selten zum Arzt, ja. Okay. Okay, verstehe. Herr Wandorf, haben Sie außerordentliches bemerkt, außer Luftnot? Ich habe halt wenig Kraft, das merke ich, dass ich sehr schnell müde werde. Ja, Okay, bu haben Sie Brustschmerzen? also was meinen Sie mit Brustschmerzen? So richtige Schmerzen habe ich nicht, aber wenn ich laufe, dann wird es schon ein bisschen eng, aber und die Luft ist aber mehr im Vordergrund, dass ich schlecht Luft bekomme. So richtig Okay. enge Gefühl habe ich jetzt nicht, ne? Okay. Herr Wandorf, ich würde zuerst diese Gespräch unterbrechen, um Ihre vital Parameter zu messen. Okay, was Und meinen Sie mit Vitalparameter? Was ist das? ja, ich meine Sauerstoffsättigung und Sauerstoffsättigung, Herzfrequenz und Atemfrequenz und noch EKG schreiben, Okay. dann können wir ja weitermachen. Okay, gerne. Okay. Und was muss ich sagen? Das ist Also, Satur. Sauerstoffsättigung 92. 92. Ja, und Herzfrequenz Herzfrequenz 134 pro Minute. 134. Okay. Ja. EKG unregelmäßig, Vorhofflimmern. Unregelmäßig. Vorhofflimmern. Blutdruck 110 zu 60. 110 zu 60. Okay, und ja, und ja, das ist Herzfrequenz 134, ja? 134, ja. Okay, Herr Wandorf, ich würde zuerst Ihnen ein bisschen Sauerstoffbrille aufsetzen. Ah, okay. Ja, vielen Dank. Ich mir das ein bisschen, ja. Ja, Sauerstoffbrille aufsetzen. Und wenn sie gut geht, können wir weitermachen, ja? Ja, okay. Vielen Dank. Okay. Ist Ihnen zurzeit gut? Ein Ja, bisschen. ich denke, es wird ein bisschen besser. Danke. Okay, danke schön. Ja, Herr Wandorf, Sie haben gesagt, ich habe zugenommen. In welchem Zeitraum haben Sie zugenommen? Also ich denke so in 2 Wochen. In 2 Wochen. Ja. Ich merke, dass auch meine Beine etwas dick geworden sind. Okay. Ihre Beine, beide Beine oder? Ja, also das ist so richtig geschwollen. Okay, geschoben. Okay, verstehe. Haben Sie in dieser betroffenen Gebiet Taubheitsgefühl und Kribbeln oder Nein. Ameisenlaufen? Nein, das nicht, aber die Beine sind halt etwas schwer geworden, das merke ich ja. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlaufen oder Stuhlgang? Nein, an sich nicht. Nein, das klappt noch ganz gut. Okay. Okay. Ja, fühlen Sie sich fiebrig? Fieber habe ich nicht gehabt, nein. Okay. Das ist gut. Haben Sie Kaltschweiß oder Nachtschweiß? Nachtschweiß ist mir nicht aufgefallen, nein, habe ich nicht. Kalten Schweiß. Nein, auch nicht. Okay, das ist gut. Benutzen Sie zwei oder drei Kisten, um zu schlafen? Ja, also ich merke, wenn ich mich flach hinlege, normalerweise schlafe ich auf der rechten Seite. Das kann ich jetzt seit einigen Tagen nicht mehr. Ich muss fast schon sitzen, um zu schlafen, weil wenn ich mich hinlege, dann bekomme ich ganz schlecht Luft. Okay. Okay. Ja, Sie haben gesagt, Herr Van Dorf, Sie haben keine Vorerkrankungen. Nein. Ja, sind Sie schon mal operiert? Nein. Okay, nicht operiert. Sie haben auch gesagt, Sie nehmen keine gelegentlich oder bei Bedarf Medikamente ein. Ja, Ja? Ja. normalerweise nicht. Okay. Leben Ihre Eltern noch, Herr Van Dorf? Nein, leider, die sind schon vor einigen Jahren verstorben. Okay, herzlichen Beileiden. Danke. Okay. Könnten Sie bitte Ihre Vater und Mutter Probleme erwähnen? Woran sind Sie gestorben? Wir möchten wissen, woran sie verstorben sind. Ja, natürlich. Meine Mutter hatte leider ein Krebsleiden und ist danach verstorben. Und mein Vater hatte einen Herzinfarkt. Okay, was? Verstorben, okay. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe noch eine Schwester. Okay. Ist sie gesund? Sie ist jünger als ich, so und circa 42 Jahre alt. Und sie ist gesund, ja. Sie hat also bisher auch keine Erkrankungen. Okay, das ist gut. Sind Sie verheiratet? Nein, nein. Ich habe eine Freundin, aber ich bin nicht verheiratet. Okay, leben Sie zusammen, oder? Ja. Okay. Haben Sie Kinder, Herr Wandorf? Nein, ich habe keine Kinder. Was sind Sie vom Beruf? Ich arbeite in der Gastronomie. Wir haben ein Restaurant und da arbeite ich. Okay. Sie sind Leiter Ja, ich oder? bin der Leiter des Restaurants und ich muss halt schauen, dass der Laden läuft, dass das Personal da ist, dass der Service immer dann klappt, wenn Gäste da sind. Ich bin sozusagen für die Organisation zuständig. Okay, ja. Rauchen Sie, Herr Van Dorf? Rauchen habe ich früher mal gemacht, aber seit circa 10 Jahren nicht mehr. Okay. Sie hatten geraucht, ja? Ja, früher mal, ja. Okay. Wie viele Jahre hatten Sie geraucht und Oh, wie circa lange? 15 Jahre, würde ich sagen, sind 15. es gewesen, ja. Und ja, das war immer so ungefähr eine Schachtel pro Tag. Okay, eine Schachtel. Sie haben 15 Jahre geraucht, ja? Trinken Sie Alkohol? Ja, sehr selten. Also Sehr fast. selten. Okay, was meinen Sie sehr selten? Am Wochenende oder am Feiertag nur? Nein, also wenn so ein Feier ist oder ein Geburtstag, dann vielleicht mal, ja, wenn Gäste mal da sind, aber ansonsten trinke ich keinen Alkohol. Okay. Was trinken Sie? Bier oder? Ja, eher so ein Wein. Wein. Okay. Nehmen Sie diese Frage bitte nicht persönlich, Herr Bandorf. Das ist eine Routinefrage. Hatten Sie Kontakt mit den Drogen? Nein, nein, habe ich noch nie gehabt. Okay. Okay. Treiben Sie Sport, Herr Van Torf? Van Dorf? Ja, also normalerweise mache ich regelmäßig Sport. Ich fahre Fahrrad und ich jogge so einmal die Woche. Ich laufe. Okay. Jogging und Laufen. Okay. Also Jogging ist ja Laufen, Okay. Sind Sie gegen Corona geimpft? ja. Nein. Okay. Ich wollte keine Impfung. Okay. Hatten Sie in der 6 Monaten Auslandreisen unternommen? Ich war im Sommer mal für 3 Wochen im Urlaub, ja. In welchem Land haben Ich Sie? war in Indonesien. Indonesien. Aber das war alles Okay. gut, jetzt keine Besonderheiten. Okay. Ja, Herr Wandorf, von meiner Seite habe ich alle wichtige Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder fragen Sie an mich? Nein, ich möchte gerne wissen, was es ist, weil das wird immer schlimmer. Ich dachte, das ist erstmal am Anfang eine leichte Erkältung oder so, aber das wird jetzt nicht besser, ne? Okay. Das ist zu früh, etwas zu sagen. Ich würde vorschlagen, dass wir folgendermaßen vorgehen. Zuerst würde ich Sie gerne körperlich untersuchen. Mhm. Dann würde ich Blut abnehmen. Danach würde ich bildgebende Untersuchung durchführen. Okay. Und wenn die Ergebnisse bei uns vorliegt, können wir weiter sprechen. Ja, das hört sich gut an. Machen Sie das alles heute, jetzt gleich hier? Wir machen das gleich, ja. Das ist aber schön, das ist gut. Dann freue ich mich, dass ich hier an der richtigen Adresse bin. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Doktor. Ich hoffe, dass es Bitteschön. nicht schlimm ist jetzt. Vielen Dank. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Schmerzen auf der Brust wurde gefragt, ja. Am Ende, Sie haben gesagt, Erkältung, in letzter Zeit Erkältung haben. Ich dachte, dass es eine Erkältung ist, ja. Ja, also ich habe vor 3 Monaten für eine Woche so eine Art Grippeerkältung gehabt, ja. Wann haben Sie erkältet? Erkältung, ja, vor circa 3 Monaten. Vor 3 Monaten. Okay. Ja. Symptome, seit wann haben Sie? Ja, also wie gesagt, nach der Erkältung ist es losgegangen. Das hat ganz Nach langsam der. angefangen, ja, und jetzt ist es viel schlimmer geworden, ja. Hatten Sie so etwas, aber nur Halsrasen, schon einmal aufgetreten? Ist mir nicht aufgefallen, da habe ich nicht gemerkt, nein. Fühlen Sie sich jetzt momentan Halsrasen? Ganz leicht, ja. Ich merke, dass das Herz innerlich so ein bisschen vibriert und ich fühle mich sehr schwach und sehr kraftlos. Hatten Sie einen Unfall in letzter Nein, Zeit? nein, habe ich nicht. Blutung, die Blutung. Nein. Keine. Vielleicht noch eine Bildgebung, Ultraschall, ein Ultraschall der Lunge zeigt Pleuraergüsse beidseits. Beidseits. Pleuraergüs. Und ein Herzecho zeigt ein Perikarderguss, Wow. Perikarderguss. Und eine sehr stark eingeschränkte Pumpleistung vom Herzen. Und ein großes Herz. Sie haben gesagt, Perikard, Ergus und großes Herz, ja? Ja. Und Großes Herz und Ejektionsfraktion. eingeschränkte Pumpleistung, ja. Pumpleistung, Ejektionsfraktion ist weniger. 40%, sehr stark, sehr geschwächt. 10%. Nein, 40%. 40%, okay. Das ist Echo Befunde, ja? Ich habe bevor. Mehr verrate ich nicht. Ich glaube, das war schon viel. Wir können jetzt zum Arztgespräch rübergehen, wenn Ja. keine Fragen da sind. So können wir so schnell wie möglich eine Behandlung bitte haben die. Können wir Arztgespräch anfangen und danach? Ja. Okay. Konnte nicht verstanden. Können wir so schnell wie möglich Ja. Ersatzgeschichte anfangen Ja. Ja. und dann eine schnell Behandlung durchführen? Okay. Einleiten, beginnen, durchführen, genau. Okay. Ich versuche das vorstellen. Okay. Das kurz. Hallo, guten Tag, Herr Oberarzt. Ich würde gerne Ihnen eine neue einen neue Patienten vorstellen. Hätten Gut. Sie kurze Zeit für mich? Das ist doch unser neuer Kollege aus der Türkei, gell? Wie heißen Sie? Hamdi. Sehr Ja. schön. Wir haben schon einen Patienten. Dann erzählen Sie mal, was hat der Patient? Okay. Unser Patient heißt Herr Michael Wandorf. Er sei 49 Jahre alt und 68 Kilo schwer und 1,69 Meter groß. Er stellte sich heute bei uns aufgrund seit einigen Wochen bestehende progredierende Dyspnoe vor. Der Patient berichtete, dass die Beschwerden im Laufe der Zeit verschlechtert hätten. Sich verschlechtert hätten, ja. Sich verschlechtert hätten. Ja. Der Patient fügte hinzu, dass die Beschwerden die Beschwerden die Beschwerden wenn ich die Beschwerden hinlegen Entschuldigung. Der Patient fügte hinzu, dass die Beschwerden Welche Beschwerden? Die Luft. ja Dyspnoe beim Hinlegen verschlechtert hätten, aber das ist nicht guter Satz gebaut. Der Patient Berichtet über eine zunehmende Dyspnoe beim Liegen. Ja, okay. Zunehmende Dyspnoe beim Liegen. Und er hat eine verstärkte Ruhedyspnoe. Dyspnoe, ja. Okay. Und im Laufe der Zeit am Anfang des Besch am Anfang der Beschwerden fühlte sich der Patient Dyspnoe beim nur Belastung bei der Belastung aber zurzeit hat er in Ruhezeit diese Beschwerden Dyspnoe Genau, er hatte Dyspnoe anfänglich oder am Anfang klagte der Patient über eine Belastungsdyspnoe. Jetzt hat der Patient eine zunehmende Ruhedyspnoe. Okay. Ja? Ja. Die Vegetativanamnese ist unauffällig bis auf Orthopne. Bis auf Orthopne. Und geschwollene beide Beine. Er hat Unterschenkelödem Beidseits Unterschenkelödem. Und O da nur periferal ödeme. bunu O da peki. periferi ödeme Vor Erkrankungen seien stopp, stopp. Das heißt, was ist mit der Angina pectoris? Hat der Angina pectoris? ja und das ist Nein. nur das nein Nein. das ist nur Dyspnoe, Entschuldigung. Also der Patient verneint eine Angina pectoris. Okay, der Er hat, Patient. er verneint oder Patient hat keine Angina pectoris. Hat keine Angina pectoris, ja. Ich Und möchte etwas sagen, hocam. Bei der Vegetativanese nicht müssen wir nicht sagen, weil ortopne periferal ödeme Hauptbeschwerden und wir müssen Begleitsymptome schreiben. Weil mal sagen, ja. Hauptbeschwerden. Okay. Peki. Okay, an Vorerkrankungen seien an Vorerkrankungen seien kein kein an Vorerkrankungen seien keine Vorerkrankung bekannt. Also Erkrankungen seien nicht bekannt. Nicht bekannt. Ja. Und In oder Vorerkrankungen sei in nicht be kein bekannt oder nicht bekannt. nicht bekannt, ja. Ja, in Dativ. Als Medikamente seien als die Patientin nehme keine Medikamente ein. Der Der Patient. Patient, nehme keine Medikamente ein. Ja. Als vor Operationen seien nicht bekannt. Nicht eins, sondern Voroperationen seien auch nicht bekannt. Auch nicht bekannt. Die Frage nach Allergie und Unverträglichkeit wurden verneint. Jawohl. Der Vater des Patienten erlitt Myokardinfarkt. Daran ist verstorben. Ist er verstorben, ja. Ist er verstorben? Daran ist er verstorben. Die Mutter des Patienten erlitt Karzinom. Erlitt Oder Karzinom. nein, leidet. Verstarb Verstarb. an den Folgen eines Karzinoms. Was für ein Karzinom? Ich habe nicht gefragt, Entschuldigung, wenn ich untersucht Mama. machen. Okay, man muss fragen, ja, okay. Mama Katzenau. Mama Karzinom. Er habe eine gesunde Schwester. Er lebe mit seiner Freundin Und und den Freundin. Er habe kein Kinder. Er sei Gastro er sei Leiter er sei Leiter auf Gastronomie vom Beruf in einem Restaurant. in einem Restaurant. Seit 10 Jahren rauche sie habe nein Er. vor 10 Jahren habe er mit dem Rauchen aufgehört. Okay. Mh. Sie habe bis vor 10 Jahren etwa 15 Packungsjahr geraucht. Nicht sie, Nee. er. Er. Er geraucht. Bis vor. Sehr gut. Und er habe 15 Jahre und 20 Zigarette pro Tag geraucht. Und das entspricht 15 Packung Jahr. Er trinke gelegentlich Alkohol. Nua Feiertag oder Geburtstag. Und er treibe regelmäßig Yogin. Er sei keine Corona geimpft. Und Er habe sich nicht gegen Corona geimpft. ja, und Oder er sei nicht gegen Corona geimpft. er sei nicht gegen Corona geimpft. Jawohl. Er habe im Sommer Indonesia besucht, Okay. als Auslandreisen besucht. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten. Ja, stopp, stopp, stopp, stopp, bevor wir jetzt zur Diagnose kommen. Sie haben ja noch ein paar Ergebnisse von Untersuchungen. Wollen Sie auch berichten? Sie haben ja EKG gemacht, Sie haben Ultraschall gemacht. Was wurde Ja, bestätigt? und Was ist ja. daraus? Ja, ich habe Echo gemacht. Das war in Echo Echo Befunde Perikard Ergus Echo Befunde sind perikardial Effusion und Ergus, muss ich sagen, okay. Perikard Ergus großes Herz und Pumpla, Und die Pumpleistung? wenige Pumpleistung. Ja, mit einer sehr stark eingeschränkten Pumpleistung. Okay, sehr stark eingeschränkte Pumpleistung. Und im EKG sah ich unregelmäßig Herzfrequenz und Wie heißt die Kurve. Diagnose? Jetzt müssen Sie von Arzt müssen Sie gleich die Diagnose sagen. Was ist das? Das haben Sie im EKG gesehen. Das war Atrialfibrillation. Und wenn es schnell ist, was sagt man dann? Das ist Tachykardie. Und wie nennt sich Tachy und Arrhythmie? Tachyarrhythmie. Tachyarrhythmie. Genau. Ja, Und Sie darf haben auch ich? wir Ultra. müssen absolute Tachyarrhythmie Nein, oder man sagt absolute Arrhythmie bei Vorhof-Lippmann, aber bei Tachyarrhythmie kann man gleich Tachyarrhythmie auch sagen, weil das ist Tachy und Arrhythmie. Absolut braucht man da nicht. Ja, okay. Was haben Sie im Pleurasono gesehen? Bitte könnten Sie bitte wiederholen? Ein Ultraschall von der Lunge haben Sie noch gemacht? Sie haben gesagt, aber ich konnte nicht notiziert. Was erwarten Sie jetzt bei so einem Patienten, wenn Sie Das Lunge? ist Pleural-Effusion. Ich erwarte. Erguss, nicht Ergus. Erguss, gibt es im Okay. Deutschen nicht. Pleura Erguss. Pleural-Ergus. Nicht Pleural, Pleura Erguss. Pleura-Ergus. Genau. Okay. Erguss, Pleura Erguss. Und So, jetzt können Sie sagen, was ist Ihre Verdachtsdiagnose? okay. Mein Verdacht, ja, die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Kardiakinsuffizienz hin. Auf eine Herzinsuffizienz, ja. Herzinsuffizienz hin. Die Differentialdiagnose kommen. Myokardit, perikardit, Pneumonie, Ja, beim großen Herzen, aber ja. in Betracht. Was noch? Was noch? Was macht noch ein großes Herz und Luftnot? Korpulmonale, genau. Und was kann alles ein Korpulmonale auslösen? Ja, und COPD. Ja, was noch? Was noch? COPD. Lungenembolie. Ja, Lungen, ja, ich bin nicht sicher, aber Differentialdiagnose. okay, pulmonar Embolie in Betracht. Was kann noch sein? Das kann noch der Auslöser für ein schwaches Herz sein. Okay. Myokardinfarkt. Ja, Myokardinfarktus, ja. Zustand nach Myokardinfarkt, genau. Und Ja, das reicht. das heißt Haben die Kollegen noch Fragen? aber die Symptome sind nach der eine Erkältung langsam aufgetreten und Ja. wir müssen eine ansteckende Erkrankung denken. Ja, richtig. Natürlich, eine Myokarditis nach einem grippalen Infekt, hat er schon gesagt, Myokarditis, muss man natürlich denken, das ist richtig, ja. Also, vielen Dank, das war sehr gut. Der Patient hat, das ist ein Patient aus meiner Praxis, genau so war er auch. Der hat eine Herzinsuffizienz bei einer Tachyarrhythmie. Und der Begriff dafür heißt Tachykardiomyopathie. Tachykardiomyopathie, okay. Er hat jetzt einen Herzkatheter bekommen, weil man A wissen möchte, ist es jetzt eine koronare Herzerkrankung? Er hat einen Herzinfarkt gehabt. Nein, die Gefäße sind frei. Er hat keine KHK. Er hat aber eine eingeschränkte Pumpleistung, eine Ejektionsfraktion EF von 30%, ein großes Herz. Die Diagnose heißt dann eine Kardiomyopathie. dilatative Kardiomyopathie. Kardiomyopathie. Okay. Wahrscheinlich ausgelöst durch die absolute Arrhythmie, also durch die Tachymyopathie oder durch die Tachyarrhythmie, hat er eine Herzinsuffizienz bekommen und er hat es nicht bemerkt. Und durch die Tachyarrhythmie ist das Herz zunehmend über die vielen Wochen schlechter geworden. Das ist wahrscheinlich der Auslöser. Was würden Sie mir jetzt empfehlen? Der Kollege vorher hat gesagt, man braucht jetzt eine Therapie. Er hat jetzt eine schwere Herzinsuffizienz, akut aufgetreten. Er hat keinen Herzinfarkt, er hat jetzt eine dilatative Kardiomyopathie. Was gibt man denn für Medikamente bei einer Herzinsuffizienz? Könnte man, ich bin nicht sicher, aber Was könnte sind Sie man, für ein Facharzt? ich bin nicht Facharzt. Okay. Das 9 Monaten, ich habe in innere Medizin gearbeitet. Ah, dann müssen Sie wissen. Nein, nein. In der Ja, das Türkei nicht wissen. Assistenzarzt gearbeitet, aber in nur Onkologie gearbeitet. Okay. Okay. Sollen wir den Kardiologen, den großen Kardiologen Mahmut fragen? Ja. Was ist Aber die Fachsprachprüfung nicht medizinische Wissen. Eine Maßnahme. Erstmal, ich würde gerne stationäre Aufnahme. Und okay, dann sehr gut, sehr schlau. geç. Ja, Das und stimmt. Vitalzeichen Überprüfen, stabilisieren. stabilisieren. Genau, gut. Und dann Aspirin, Beta-Blocker oder Könnte. Antihypertensiv-Medikament. Ja, das sind nicht sehr viele. Also Herzinsuffizienztherapie ist ganz einfach. Sie brauchen Diuretika, Diuretika, erstmal Diuretika. ACE-Hemmer und wegen der Tachyarrhythmie vielleicht Beta-Blocker. Ne? Ja. Das war es im Prinzip. Es ist Das nicht war sehr viel. erstmal. Okay. Für Vorhofflimmern könnte man Digoxin Nein, nein. nein, nein. Okay, Nein, nein, nein. gut. Das ist Okay. alt. Das ist alte Alt. Methode. Nachlegen. Okay, Also, danke. was ist jetzt, okay, welche Laborwerte sind jetzt interessant bei einer Kardiomyopathie? Ja. Welche Laborwerte wollen Sie wissen? Welche Laborwerte Sollen wir und die Aufnahme weitermachen oder stoppen? sehr wichtig diese Frage und müssen wir Alle Kollegen wissen. Ja. Yani nicht schreiben. Bitte. Einen, nicht schreiben. Dr. Hamid, der junge Hamid. Assistent. Welche Laborwerte allgemein möchten Sie bei diesem Patienten wissen? Ja. Ich würde Die Muskel. Troponin, ich würde Troponin Jawohl. CKMB, CK, CKC. Okay. Was noch? LDH und Didymer Jawohl. Was noch? und mh, Natürlich allgemein. Kleines Blutbild. ja, kleines Pulpit und Niere, Leber. Niere, Leber Und und was ist, wie heißt der Wert, der die Herzinsuffizienz beschreibt? BNP, Sehr gut. Brain Natriuretic Peptide, ja. Genau. Das ist ein Parameter, woran man sehen kann, wie schwer ungefähr eine Herzinsuffizienz ist. Sehr gut. Aber wichtig ist Nierenwerte, Leberwerte, Schilddrüse. Man muss hier schauen, woher kommt die Tachyarrhythmie. Hat er vielleicht eine Schilddrüsenüberfunktion? Ja, auch das natürlich überprüfen. Die Nierenwerte, ob er schon ein Nierenversagen hat, ob er schon ein Leberversagen hat durch den Stau. Er hat ja Ödeme, ne? Und deswegen sind diese Werte am Anfang sehr wichtig. Okay. Und alle FSP folgende Frage häufig gestellt hocam. NOAK, Doğakoda. Ja, natürlich, vor Flimmern. Ja, Das Doğakoda. heißt, die Therapie, da muss unbedingt NOAC, also eine Antikoagulation. Und man muss auch vielleicht ein paar Namen nennen. Wie heißen die NOACs? Kennen Sie ein paar NOAC, Herr Doktor? Nein. Warum nicht? Was bedeutet NOAC? Was heißt NOAC? Noak. Acetylsalicylic Acid Oh, A, denke ich. Prüfung durchgefallen. Ja. Oh, durchgefallen. Okay. Oh. Abi, Okay. nachlesen. Nachlesen. Was bedeutet NOAC? Noak. Und welche Präparate gibt das? Ganz, ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn du das nicht weißt, dann fällst du durch. Noak. Nur NOAC, nachschauen, bitte, ganz wichtig. NOAC, okay. Genau, und es gibt nur vier wichtige, in der Zwischenzeit vielleicht fünf, aber vier wichtige NOACs. Die musst du mit den Handelsnamen und mit dem Wirkstoff wissen. Okay? Okay, verstehe, okay. Ich habe notiziert, Doktor, Doktor. okay.